Hallo Nachtschwärmer. Heute am Freitag geht's wieder ans Wochenende. Hallo Blondies, hallo Al. Erstmal unsere Telefonnummer 01488000, dann die Faxnummer 06212135766. Und dann wäre doch noch Homepage-Adresse www.charlie2000.de. Und da haben wir letzte Woche mit angefangen. Jeder 30. bekommt heute, der ins Gästebuch sich einträgt, eine CD. Jeder 30. Passwort eingeben. Musikwünsche könnt ihr auch machen. Da könnt ihr direkt eine E-Mail schicken an webmaster@charlie2000.de. Dann geht's los. Außerdem haben wir wieder zwei Reisen. Eine Woche Paris zu verlosen. Von Rainbow Tour. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. Vibration. Das ist die ganz neue DJ Ole, Let Me Feel You Move. Wir haben 22.16 Uhr. Und nach halb kommt wieder unser erstes Gewinnspiel. Hier ist Al Bundy. Oh, ist der auch schon wieder da. Hallo Al, grüß dich. Al, heute wirst du dich aber mal ein bisschen zurückhalten, sonst gibt's Ärger, oder? Mann aus den Bergen verschnitt, du wirst staunen. Ich lass mich überraschen. Hallo Kelly, Blondie. Hast du die Bluse gesehen, mit der ich mich immer bewerbe? Nein, welche Farbe hat sie denn? Sie ist durchsichtig. Vielleicht kann ich sie deshalb nicht finden. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Achtung. Disco Play. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. And immoral. Willkommen bei Radio. Action. Hey, cool! Mit dem Gelben vom Ei. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Tracklist oder fragen Sie Ihren CD-Dealer. Power Radio. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Good evening, ladies. So, Nachtschwärmer, wir suchen jetzt 5 Interpreten. 0138 8000. Und darf ich nochmal an die Internetgeschichte erinnern? Bitte klickt die Homepage an von Charlie 2000, www.charlie2000.de. Und jeder 30. Eintrag ins Gästebuch erhält eine CD. Yo! Ortungsprogramm für Internetadressen aktiviert. Willkommen im VSI-Hauptcomputer. Bitte Codeschlüssel eingeben. Überprüfung. Codeschlüssel in Ordnung. Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ich wusste es doch. Sohn von L hat sich extra einen PC. Hat er schon einen gehabt, er hat ihn umgebaut. Bad Bunny, wie sieht's aus? Surfst du schon? Nein, ich surf schon den ganzen Abend durchs Internet. Bis jetzt Fehlanzeige. Ach komm. Was machst du denn mit einem Bild von Pamela Anderson nackt auf einer Wasserrutsche? Nichts, bis jetzt. Ja. Die Aufgabe. Starke Leistung, einschalten und sofort loslegen. Jetzt geht's los. Vollste Konzentration. Instrumente okay. Könnten wir bitte endlich anfangen? Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Das reicht. 22 Uhr und gleich 33 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Ihr Radio. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. 0138 8000. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Chef, allen Balletti. Hallo, Chefe. Der Tor geht zu. Runder Boot ist eingeklemmt. Hallo, Chefe. Was machen wir jetzt? Ja, alles Balletti, keine Problem. Was machen wir jetzt? Um 22.50 Uhr, dann nehme ich jetzt den Peter rein aus Mannheim. Hallo, Peter. Hallo. Kannst du mir 5 Interpreten rüberwachsen lassen? Ja, Papa Bear, Iron G zweimal mit Open Your Mind und Can't You See, dann Ultimative Chaos und Sascha und Young Dine. Jawohl, das ist richtig! Das waren auch die Knaller gerade. Das erzähl ich mir nicht, Peter, bleib dran. Juhu! Alle anderen legen bitte auf. Du hast es geschafft. Super Spitze und hier geht's ins Wochenende. Genau. Schuhverkäufer, jetzt hier. Jetzt kann die Post mitgehen. Wir haben 22.05 und 50. Hallo Nachtschwimmer, hallo Blondies. Übrigens, Nachtschwimmer, habt ihr gewusst, dass nächstes Wochenende das internationale Blondinentreffen ist in Österreich am Milchstädter See? Und habt ihr gewusst, dass da der liebe Charlie auch ist? Nicht? Also, jetzt wisst ihr es. Nächsten Samstag will ich das selber sehen. Ich bin am Legen, Nachtschwärmer, ob wir nicht im Internet auf unserer berühmten Seite oder Seiten nicht eine kleine Trackliste erstellen während der Sendung, ja? Eigentlich wollte ich ja Kelly als Assistentin haben, aber sie kann ja nicht schreiben. Oder Kelly, hat sich da was geändert? Ich glaube nicht. Verarsch deine Großmutter. Ja, sie gibt's nicht zu. Bella Bionda, wunderschönes, vieles Frauen auf Tanzfläche. Jetzt schönes italienisches Musik. Ah, oh sole mio, ich liebe alle Frauen. Oh, Italia e Musica. Ah, bella la bionda, du schöne Frau, kuss mich. Wir haben jetzt eine volle Stunde, da gibt's Aktuelles, da bin ich aber gleich wieder da nachher, Nachtschwärmer. Und wie gesagt, mit der Assistentin, wir mal gucken. Also Kelly wäre am liebsten, L, ha? Wie wär's mit mir? Nein, selbst wenn du einen Rock anziehst, würde ich dich nehmen. Geht zur Hölle. Des Wahnsinns fette Beute, gleich nach den Nachrichten. Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Hoho, jetzt grüße ich den Steven aus Emmendingen. Das ist ganz im Süden von uns aus hier gesehen. Steven, hast du mir 5 in den Briten? Ja. Lass hören. Also Run DMC. Richtig. Scoopy. 2. Aqua. 3. Sonic Empire. 4, aber das ist kein eigentlich, das ist ein normaler Freestyle. Okay, weiter, ja? Johnny O. Richtig. Und Space Jam. Ja, aber ein heißt nicht nur einer. Einer möchte ich noch, weil das waren normale Freestyle-Songs. Irgendwas anderes noch, ha? How Bizarre. Weißt du noch mal die Gruppe? How Bizarre war da zum Beispiel drin. Die Gruppe heißt drei Buchstaben, na das. Nee, aber was hast du noch gehört? ich kenne das. Ja, jetzt fällt es einem nicht ein. Don't stop the rock. Ja, okay, lass mal's gelten, komm. Eine Woche Paris, Silvan, bleib dran! So schnell geht's bei uns hier. Super! Game over. Er hat es geschafft. Von der besten Musik will ich noch mehr. Für mich ist das vorbei mit der Gebührenschneiderei. Radio privat, ich bin dabei. Außenlos starkes Radio, was ich da höre. Wer nicht durchgekommen ist, nächste Stunde wieder. Neue Chance, neues Glück. I believe a fantasy. Spezial. Spezial. Here comes the freight train. Schwärmen, 23 Uhr, 14 in wenigen Sekunden. Hallo Schwärmer, hier geht's ins Wochenende. Und ich habe natürlich wieder jede Menge Songs dabei, neue vor allem. Das ist der absolute Wahnsinn. Ortungsprogramm für Internetadressen aktiviert. Willkommen im VSI-Hauptcomputer. Bitte Codeschlüssel eingeben. Überprüfung. Codeschlüssel in Ordnung. Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ich wusste es doch. Wer ist die Zielperson? www.charlie2000.de, das ist die Homepage. Hello? Y'all ready for this? This is the remix. Bühne frei für DJ Panda. Remix 98. It's a dream. Ja. Hallo Kelly, hallo Blondies. Übrigens, wir haben schon 60 Einträge ins Gästebuch. Ich gebe nachher den Gewinner bekannt. Wir mussten ein zweites Gästebuch anlegen, weil das von letzter Woche hatte über 400 Klicks. Und deswegen haben wir ein zweites angelegt, ja? So. Da bin ich gespannt, nächstes Wochenende, wenn ich da in Österreich bin, beim internationalen Blondinentreffen. Ich werde natürlich inkognito. Ja, stell dir vor, die ganzen 100 oder 200 Blondinen stürzen sich auf mich. Nein, oh nein, das kann ich nicht machen. So, was sucht eine Blondine im Ketchup? Ganz einfach, den Heinz. Oder Nachtschwärmer, was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Mücke? Auch eigentlich ganz einfach. Die Mücke hört auf zu saugen, wenn man ihr auf den Kopf haut. Das reicht schon wieder hier. Voll normal. Ist doch voll normal. Ist doch voll normal. Hier geht's ins Wochenende. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Radio Regenbogen. Was für eine Dröhnung. nicht die Sonne, dann sind wir trotzdem froh. Wir hören Charlie 2000, da scheint das Radio. Jetzt kommt die Werbung! Right on, baby. Right on. Eine kleine Vorausschau. Am 5. September, Samstag, ist Charlie 2000 mobil in Lippstein. Lippstein, oder wie wird das gesprochen? Im Elsass. Genau, Salle des Fêtes, Lippstein in der Festhalle. Richtig. Und morgen in der Disco de Gamon, Bruchsal. Da gibt es wieder die berühmten Fesselpartys. Ah, ist das stark. Das ist der Mobile Roadshow. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. Jetzt geht's um eine Woche Paris. Nachschwärmer, eine Woche. Let's go way back and play back. Jetzt kommen wir dann Zusammenschnitt und da suchen wir 5 Interpreten. Mach schon mal, und das sind jetzt alle Songs, die sind ein bisschen verfreestylt, ja? Ein bisschen geremixt in Freestyle. Ich will die Originale. Auf Angels 2 und los geht's. Mit ins Abenteuer. 0118 8000. Das Markieren fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Oh, Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Schön wär's nach Gemma. Da bin ich wieder, euer Charlie. Charlie 2000. Ja. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute Wahnsinn. Nachschwärmer, seid ihr fest im Internet? Bud, wie sieht's bei dir aus? Nein, ich surf schon den ganzen Abend durchs Internet. Bis jetzt Fehlanzeige. Warum denn? Und was machst du denn mit einem Bild von Pamela Anderson nackt auf einer Wasserrutsche? Nichts, bis jetzt. Future Worlds, die Welt von übermorgen. Die perfekte Illusion. Future Worlds, die perfekte Illusion. Graham und Bassliner, Future World heißt der Song. Wir haben 0:06 und ich sage Hallo nach Schwemmer. Der Song ruft gut ab. Nicht gleich was, aber jetzt hört ihr mal das an. Yeah. 23.40 Uhr und hier ist immer noch unser Gewinnspiel. In diesem Freestyle-Zusammenschnitt suchen wir 5 Interpreten, 5 Bekannte. Die sind ein bisschen versteckt, aber die kommen auch nach Schwerbach. Nicht verzagen. Übrigens, der Gewinner der ersten habe ich hier, Philipp Benz. Der 30. im unserem Gästebuch, ja, auf der Charlie 2000 Homepage. Jeder 30. bekommt eine CD heute. Ja! Never too low, I'm just getting clever. Gotta get it back as I blow with my pros. Know how to get it back, back, back, back. Hold me forever, every day and night. Hold me forever, till the end of time. Hold me forever, every day. Party, let's go party. I'm a body girl in the body world. werden 23:48 Uhr. Wie gesagt, das sind verfremdete, verfriestalte Songs. Ich möchte jeweils die Originale. Aber Nachschauer kennt die ganz bestimmt. Natürlich! Man glaubt es nicht, hä? Was man verfremden kann hier. Aber das geht noch weiter. On the front. Kelly, make me crazy. Komm, sag mal die Telefonnummer durch hier. 1-800, Reißverschluss zu. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, genug des Freestyles, das muss reichen. Jetzt will ich's wissen. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting to you the Bay Area's very own, the dynamic, the soulful DJ. 0 auf 14. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Internetfreunde. Einige haben ins alte Gästebuch reingeschrieben. Ihr solltet ins neue reinschreiben, Nachtschwärmer. 62 Einträge haben wir. Zweiter Gewinner steht fest. Also jeder 30. bekommt eine CD. Ihr müsst aber ins neue Gästebuch bitte gehen. Ihr könnt aber auch chatten, wie die Verrückten, hin und her chatten, ohne Ende. Also wie gesagt, ich hatte in Betracht gezogen, die Kelly als Assistentin zu nehmen. Aber es ist halt ein Problem. Nein, da ist ein kleines Hindernis. Nicht nur, dass sie nicht schreiben kann, sondern auch wegen L, ha? Gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Nein, es dreht sich, ja auch, aber es dreht sich wegen Schreiben. Wir müssen ja hier einiges schreiben dann, ha? Daddy, glaubst du, dass ich dumm bin? Oh, weißt du. So was ist eine ungehörige Frage. Du bist mein Angehöriger, darum frage ich dich. Das ist schon schlimm, ha? Das ist einfach Kelly. Mein Vater, Al Bundy, der hat sogar 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geworfen. Das hält ihn heute noch am Leben. Ist mir egal, Kelly. 4 Touchdowns. Du bist nicht dabei. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Ist mir egal. Ich sag dir, wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Da geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Yeah. Hier spricht eure Dolly Buster. Welche Frau ist gerade am Mikrofon? Ist es A. Hans Meiser oder C. Dagmar Berghoff? Ich liebe dich. Ich liebe mich auch. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio. Oh, oh, oh. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Das ist der Wahnsinn. Seid ihr bereit für die dritte Runde? Yeah. Ich bin dabei, ich bin dabei, ja. Okay, na dann los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und Vollschub. Unser nächstes Gewinnspiel. Dies sind die englischen Zahlen von 1 bis 10. Hören Sie und sprechen Sie nach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, 1, 3, 8. 8000. Energy for you. Wir suchen 5 in der Brennmasche. Aber jetzt habe ich über 10 gehabt. 5 braucht man nur nach Schwimmen. Also wirklich, das muss jetzt reichen hier. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist das die Möglichkeit? Oh. Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da kriege ich eine Gänsehaut und ein Fuß holen. Attention! Gelandet in Sindelfingen, ja? Bei der Anja. Ja. Hallo Anja. Hallo. Habt ihr eine Party im Hintergrund laufen oder irgend sowas? Nee, also wir sind unterwegs auf eine Party. Aha. So, ja. Jetzt brauche ich von dir 5 Interpreten, bitte. Also Modern Talking, DJ Bobo, Luna, Ricky Martin und Los Sombreros. Hey, genau! Super! Das ist richtig! Die Anja hat gewonnen! Du bist die Siegerin. Anja, du bist die Siegerin. Bleib dran. Ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Danke fürs Mitmachen. Wir haben natürlich in der nächsten Stunde wieder ein Gewinnspiel. Und alle, die beim Feiern sind oder Richtung Feiern, den habe ich eine kleine Partyanleitung hier. Faberkrönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Ruhe, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mateur, Fernet, Pranka, Underberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch speiübel, bringt den nächsten Kübel. Alles eins, Birnen, Schnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Bye. Attention. All conditions green. No problem at all. Attention, we start the countdown. It's T-minus 10 seconds. Let me hear this again. Attention. All conditions green. We start the countdown. Attention, it's T-minus 10 seconds. Attention, we start the countdown. 10. Ignition. The rocket liftoff for a mission to Mars. Wir haben gleich wieder volle Stunde nach Schwerin. Da gibt es Aktuelles, da bin ich gleich wieder da. Und in der nächsten Stunde verlosen wir die zweite Reise. Eine Woche in Paris. Hey, klar. Vor lauter Blondie und Kelly habe ich ganz vergessen, wie geht's unserem Bad? Hallo. Bad Bundy, grüß dich. Heute Abend brauche ich das Haus für mich. Meine Brieffreundin Starla ist aus dem Knast entlassen worden und sie kommt hierher, um mich zu besuchen. Ehrlich? Wie sieht sie denn aus? Ich hoffe natürlich wie Cindy Crawford. Aber wen interessiert es? Sie ist unter 30 und hat seit Jahren keinen Mann mehr gehabt. Dann ist sie genau wie ich. Oh, Al, wir müssen eine Frau für deinen Sohn suchen, oder? Hast du eine? Nein, aber eine Frau, die ihn schwul machen kann. Haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Ignition. The rocket liftoff for a mission to Mars. Wir haben gleich wieder volle Stunde nach Schwerin. Da gibt es Aktuelles, da bin ich gleich wieder da. Und in der nächsten Stunde verlosen wir die zweite Reise. Eine Woche in Paris. Hey, klar. Vor lauter Blondie und Kelly habe ich ganz vergessen, wie geht's unserem Bad? Hallo. Bad Bundy, grüß dich. Heute Abend brauche ich das Haus für mich. Meine Brieffreundin Starla ist aus dem Knast entlassen worden und sie kommt hierher, um mich zu besuchen. Ehrlich? Wie sieht sie denn aus? Ich hoffe natürlich wie Cindy Crawford. Aber wen interessiert es? Sie ist unter 30 und hat seit Jahren keinen Mann mehr gehabt. Dann ist sie genau wie ich. Oh, Al, wir müssen eine Frau für deinen Sohn suchen, oder? Hast du eine? Nein, aber eine Frau, die ihn schwul machen kann. Haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. I like the sun. I like the sunshine. the sunshine. Wir hören Charlie 2000, da scheint das Radio. Master and Slave. Master and Slave. Sont la nuit, la femme fatale, le redouit. Obscur désir, sans la nuit, la fin fatale. Ganz neu, die ist noch so neu, nach schon mal, die ist praktisch noch warm vom Pressen. Pat Jam, Master and Slave. 1:12 Uhr. Kurz nach halb werden wir unsere zweite Reise, eine Woche Paris, verlosen. Also nach schon mal, wie gesagt, wir wollen jetzt fürs Internet da mehr tun und da werden wir auch demnächst, ich weiß nicht genau, ob nächste Woche klappt, auch die Trackliste reingeben. Dazu brauche ich eine Assistentin. Da haben sich ein paar auf dem Internet gemeldet. Ich wollte ja eigentlich die Kelly, ne? Weil ich bin ja so lange heiß auf die Kelly, aber ihr wisst ja, er ist halt einfach die Gegend. Kelly, wo ist sie denn schon wieder? Kelly! Kelly! Hey, macht eine Pause, Jungs. Ich brauche mal wieder die Peitsche. Genau deswegen, ne? Weißt du, er, weil sie nicht schreiben kann, deswegen. Das muss einfach das Grundbedingung aus. Bitte, überleg dir mal, deine Tochter kann nicht schreiben. Da muss eine kleine Aktion gemacht werden, ne? Naja, du weißt, dass ich in der Kampagne gegen das Analphabetentum sehr aktiv bin. Nein. Ich bin mehr als nur eine Sextussi. Ich bin ein Vorbild. Also trete ich kostenlos in einem Spot auf, der bei uns im Haus gedreht wird. Und der sie ermutigt zu lesen. Aber Kerl, du kannst nicht lesen. Ja, aber du kannst nicht vögeln und hast doch ein Bett. Jedenfalls dachte ich, es wäre langsam an der Zeit, dass ich der Gesellschaft was zurückgebe. Den Aufzeichnungen der Tripperklinik zufolge hast du das schon. Na, ich würde sagen, deine letzte Chance für Kelly. Kelly, du singst uns was vor und dann werden wir entscheiden, ob du meine Assistentin wirst oder nicht, ha? Oh, say can you see? Oh nein. Bei dir gibt's einiges zu sehen. Ja, ja. Early light, what so proudly we hail. Von wem ist denn dieses Lied? Die ist immer noch besser als Roseanne. And the home of the brave. Elle, vergiss es, deine Tochter ist draußen. Geh zur Hölle. Wow! Heißer Sound und super Action und schon rast er weiter. Wahnsinn! Mega Power, mega Spaß. Kids know the difference. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Why? Faszinat. Und uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Liebe uns begegnen, kann ich nicht erwähnen. Nass bis auf die Haut scheint sie da. Cut the bridge in the way to give thanks. The one person that was there to hold my hand. The one person who was there even when she wasn't there. Never cared and kept focused and raised a strong beard. Buy yourself and three kids in a strange country. Educate yourself and the kids with short money. Wise words to guide you when you're outdoors. And the respect to get when you're indoors. From better to worse, from worse to terrible. For what you achieve, yeah, it's incredible. And you taught me how to stay a black man. Learn how to say sorry and how to say thanks. There's no other way for me to express, but I'm sure that you know, so for this God bless. I wish for my mama to live forever, and for this I'll be there in any kind of weather. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Der zum Teufel ist Charlie. Jeden Freitagabend nur bei Das zur besten Sendezeit, unglaublich. House Music. Was tut eine Blondine, wenn sie sich mit beiden Händen die Ohren zuhält? Ganz einfach, sie versucht, einen Gedanken zu behalten. Oder was ist das Vorspiel einer Blondine? Eine halbe Stunde betteln. Oder was ist der Unterschied zwischen der Titanic und einer Blondine? Das gilt wahrscheinlich für Kelly. Auf der Titanic wusste man, wie viel das drauf war. Das ist ja. Woran erkennt man, dass eine Blondine einen Fax abgeschickt hat? Das erkennt man daran, an der Briefmarke, die sie draufgeklebt hat. Das ist unmöglich wieder. Nur Kelly, das betrifft alles nur Kelly nach Schwärmer. Yo! Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Bis ich geil, kennt keine Grenzen. Bis ich geil, kennt kein Verlust. Unfassbar. Hier geht's ans Wochenende. Hier ist eine Feier. Kommt, jetzt wird gefeiert. beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Und Party! Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Jetzt geht's um die Reise nach Schwemmer. Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. Ihr wisst doch Bescheid. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Diego West is back on track to wind it up. Wind it up. Wind it up. Wind it up. 1:49 Uhr. Oh, meine Leitungen sind total heiß gelaufen. Einer hat Glück gehabt, der Miguel aus Rheinfelden. Miguel, du bist jetzt gerade im Job, du hast Dienst, du hast Arbeit? Ja, richtig. Und dann hörst du nebenher Radio, ganz toll. So, ja. Wir brauchen jetzt von dir bitte 5 Interpreten. Okay, Nummer 1, David Bowie. Richtig. Dan Schollner. Ja. Falco. Ja. ABC. Genau. Duran Duran. Ja! Einmal Paris, eine Woche. Dranbleiben, Miguel. Super. Oh nein. Du hast es geschafft. Er hat es geschafft. Super. Ganz toll. Der Freitag. Immer ab 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Und tschüss. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten.